Das Krähennest, der Podcast der Piratenpartei NRW mit einer Produktion vom Nebelhorn Piratenradio. Hi, hallo, im dicken Engel. Hier sitze ich mit dem Zombie, Jens Stomber, Beauftragter für den NSA-Skandal, und mit Christian aus Sylt. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen anhören und anschauen, wieso dieser NSA-Skandal überhaupt aufgekommen ist, was für einen unglaublichen Umfang das angenommen hat, und zum Schluss dann einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Eigentlich könnte man ja schon fast einen Wettbewerb ausschreiben, was wird als nächstes ausgespäht oder wer wird als nächstes ausgespäht. Jens, wann fing denn das alles überhaupt an? Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz was zu sagen zu mir, und dass der Christian sich auch noch mal kurz vorstellt. Mach doch. Wäre so mein Vorschlag. Also mein Name ist Jens Stommer, ich bin in der Piratenpartei seit 2010, bin aktiv in der AG Datenschutz, hatte mich da im Rahmen von diesem Staatstrojaner mit dem Thema nachrichtendienstliche Überwachung beschäftigt und wollte mich in dem Bereich auch engagieren, und bin dann im Juni, nachdem die NSA-Affäre dann in Deutschland angefangen hat, vom Markus gefragt worden, ob ich nicht als Beauftragter für das Thema arbeiten möchte, und habe das dann sofort gemacht, weil es mich natürlich irgendwo auch ein Stück weit so ergriffen hat. Ja, Christian, kannst du vielleicht zu dir auch noch was sagen? Ja, ich bin Christian, ich bin beruflich tätig in der Übertragungstechnik, und von daher kann ich zu den technischen Hintergründen das eine oder andere erklären. Natürlich nichts direkt über meinen Beruf an sich oder über meine Station, wo ich arbeite, aber über die Grundlagen von Übertragungstechnik, insbesondere für Glasfaserübertragung und Weitverkehrsstrecken, da kann ich einiges zu sagen. Ja, genau. Da wird es ja sicherlich sehr spannende Einblicke heute in die Technologie geben, was ja in den Medien oft fehlt. Trotzdem, lass uns erstmal den ganz großen Bogen spannen. Wann hat das eigentlich angefangen, und wann ist zum ersten Mal in Deutschland in der Öffentlichkeit was angekommen von NSA? Sonst kannte man das ja nur aus irgendwelchen Krimis. Also diese Überwachungsaffäre hat ja eigentlich angefangen im Juni, also am 6. Juni, glaube ich. Und zwar war es eben so, am 6. Juni gab es eben in Guardian, glaube ich, einen Artikel, da ging es um das Thema All-Detail-Records beziehungsweise Vorratsdatenspeicherung. Und zwar kam da eben raus, dass es einen Whistleblower gibt, der dem Guardian halt streng geheime Dokumente zugespielt hat, nach denen der Auslandsgeheimdienst NSA in den Vereinigten Staaten über alle Mobilfunkgespräche über den Zeitraum von mehr als 5 Jahren Vorratsdaten gespeichert hat. Damit fing die ganze Affäre eigentlich an. Das waren amerikanische Daten oder das waren internationale Daten? Verizon ist ein amerikanisches Unternehmen. Die Daten sind in den USA erhoben worden. Die Daten betreffen aber alle Gespräche, die in den USA geführt wurden und die nach draußen geführt wurden. Also es kam eigentlich raus, dass die also gewissermaßen alle Daten halt gespeichert haben über einen Zeitraum von 5 Jahren, und dass diese Daten halt der NSA und dem FBI zur Verfügung stehen. Und es geht um sogenannte Call-Detail-Records, das heißt also, wer wann mit wem telefoniert hat. Kann man bei Wikipedia auch nachgucken, was Call-Detail-Records halt sind. Ich kann dir einen Link posten, lass mich eben gucken, wo sind wir, in welchem Pad. Poste das in Zeile 21, da kann man das auch nachlesen. Das, was der Skandal dabei war für die Amerikaner, also für die Leute in USA, war eigentlich, der Auslandsgeheimdienst NSA darf ja eigentlich nur Leute im Ausland abhören. Das heißt, der später nach außen, der soll ja in anderen Ländern Leute abhören, aber nicht die eigenen Leute. Und für die Amerikaner war eigentlich der große Skandal an der Stelle einmal, NSA quasi Amerikaner abgehört hat in den USA. Und ein anderer Punkt, der dabei aber nochmal wichtig ist, ist, das ist ja quasi die amerikanische Vorratsdatenspeicherung. Bei uns reden wir auch über Vorratsdatenspeicherung, auch leider jetzt wieder. Nur ist es bei uns eben so, dass es einen parlamentarischen Prozess gibt, wo wir uns in einem demokratischen Verfahren, in einer Abstimmung in dem Parlament dafür entscheiden, ob wir Vorratsdatenspeicherung wollen oder nicht, beziehungsweise in Europa. Aber es muss eben auch das in dem Parlament abgestimmt werden. Und das ist dann eben auch ein öffentlicher Prozess. Das heißt, wenn wir in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung einführen würden, das halt bisher angedacht war, dann würde das eben bedeuten, dass es eine Abstimmung im Deutschen Bundestag gibt, dass es ein transparentes Verfahren und da kann man dann eben auch nachvollziehen, sage ich mal, wer jetzt dafür gestimmt hat, wer dagegen gestimmt hat. Und das ist in den USA halt anders gewesen, weil da ist es ganz anders umgesetzt worden. Da sind nämlich, also da sind die, ist der Nachrichtendienst über ein geheimes Gericht, das für die nachrichtendienstliche Kontrolle und Tätigkeiten da zuständig ist, der sogenannte FISA Court, auf die großen Telefongesellschaften zugegangen, in zum Beispiel Verizon, und hat denen gegenüber eine einstweilige Verfügung verhängt von 3 Monaten Dauer. Das heißt, dass sie für 3 Monate halt alle Verbindungsdaten halt an die NSA halt überspielen müssen. Dann wurde diese Verfügung jeweils verlängert. Das heißt also, alle 3 Monate hat dieses geheime Gericht eine geheime Verfügung verhängt und gesagt, du musst diese Daten halt ausliefern. Das heißt, es ist eben in dem Sinne halt eine verdeckte Maßnahme, die auch nicht bekannt war, im Gegensatz zu einer Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, die ja ganz offen diskutiert wird, hat das dort eigentlich niemand gewusst. Und dadurch haben sich ja natürlich die Öffentlichkeit betrogen gefühlt. Ja? Also dass der Auslandsgeheimdienst über einen geheimen Gerichtsbeschluss alle Amerikaner abhört, das war halt ein ziemlicher Skandal. Das Argument, was sie dann vorgebracht haben, war so, naja, so ein Argument ist ja immer gegen so flächendeckende Überwachung, dass das bei einem sogenannten Chilling-Effekt einsetzt. Das heißt, dass bestimmte Leute ihre vielleicht kontroversen politischen Ansichten lieber nicht äußern, aus Angst vor Überwachung. Und dann hat man so argumentiert, wir haben das deswegen alles geheim gehalten, damit dieser Chilling-Effekt nicht einsetzt. Das ist natürlich ein schlechtes Argument, weil man kann, das zeigt auch die Erfahrung in den USA, diese Überwachungsprogramme ja nicht geheim halten. Also das war der Punkt ist halt, was man wissen muss, ist, ein paar Jahre vorher hatte schon mal jemand, es gab ja verschiedene andere Whistleblower schon, wie zum Beispiel Thomas Drake, der auch letztes Jahr bei dem 29C3 war und der dort auch was erzählt hat über die Methoden der NSA. Es gibt ja verschiedene Geheimdienstaussteiger, die solche Dinge immer wieder, sage ich jetzt mal, kolportiert haben, aber es gab dafür bisher keine handfesten Beweise, keine Schriftstücke. Und das, was an der Stelle halt das Besondere war, dass eben diese einstweilige Verfügung, so wie sie an die Firma Verizon ergangen ist, halt eben ausgestellt wurde. Man muss eben davon ausgehen, und das hat eben der Whistleblower, der zu dem Zeitpunkt noch unbekannt war, ja auch gesagt, dass eben auch andere Telefongesellschaften wie zum Beispiel AT&T halt genau ähnliche Verfügungen bekommen haben. Und insgesamt ist das halt so, dass man sagen kann, es sind jetzt, um das mal in Zahlen nochmal zu fassen, 1,9 Billionen Telefonate dort erfasst worden. Das ist also 1,9 mal 10 hoch 12. Das sind ungefähr, sage ich jetzt mal, 3,38 Petabytes. Und das alles zu speichern, hat jetzt irgendwie, hat jemand irgendwie ausgerechnet, 46,8 Millionen Dollar gekostet, ja. Also eine ziemlich große Datensammlung. Gut, du hast eben gerade schon drauf abgehoben, die Amerikaner, die haben offenbar so als Gesellschaft überhaupt nichts dagegen, die gesamte restliche Welt abzuschnorcheln, aber sie reagieren sehr, sehr empfindlich darauf, wenn der Auslandsgeheimdienst im Inneren irgendwie tätig wird, ne? Trotzdem hat das ja, das war ja schon Snowden, oder? Das hat aber nicht zu dem großen Skandal in den USA geführt, der jetzt zum Beispiel zu einem Rückruf vom Geheimdienstchef oder sowas geführt hat, sondern die waren ein bisschen empört und was war dann? Also wie hat die Öffentlichkeit in USA reagiert? Wie sie hier reagiert hat, wissen wir ja. Also meiner Meinung nach war es halt so, bei dem Leak jetzt mit Verizon und diesen Call-Detail-Records mein Verständnis war das, dass das gerade in den USA eine ziemliche Bombe war. die dort eingeschlagen hat, weil die Leute sich da bedroht fühlten, während das bei uns noch zu weit weg war, weil das hat Deutschland noch nicht betroffen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war das halt für die Medien interessant. Irgendjemand liegt da Dokumente. Es war auch so, das muss jemand von der NSA sein. Es gibt einen neuen Whistleblower. Es war nicht bekannt, wer das ist und wo der sitzt. Ich bin damals davon ausgegangen, der hockt da irgendwo drin. Das heißt, der fährt jeden Morgen mit seinem Chrysler da zur Arbeit, geht über den Parkplatz, geht da rein und so. Und jetzt suchen den alle und keiner weiß, wer es ist und so. Man weiß ja später, hat er sich ja vorher schon abgesetzt nach Hawaii, aber zu dem Zeitpunkt war das meiner Meinung nach in Deutschland erstmal so, dass das in Deutschland für wenig Betroffenheit gesorgt hat. Das hat ja Deutschland nicht wirklich berührt. Also Deutschland war ja damals zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fokus. Was ich nochmal ganz kurz anmerken möchte, um das nochmal abzuschließen, das, was auch das Besondere, der Unterschied ist zu einer deutschen Vorratsdatenspeicherung, an der Stelle ist, dass diese Daten nicht bei den Telefongesellschaften abgespeichert werden, sondern bei der NSA. Das heißt, der Datenowner an der Stelle, das ist immer ein wichtiger Punkt. Wer ist denn eigentlich, wer hat denn eigentlich die Gewalt über die Daten letztendlich, ist die NSA. Das heißt, die Daten werden jeden Monat an die überspielt und dort werden sie halt quasi gesammelt. Das ist ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel eine Vorratsdatenspeicherung so mache, wie wir sie in Deutschland, wie sie in Deutschland angedacht war. Und ich bin kein Freund der Vorratsdatenspeicherung, aber ich muss das einfach mal als Unterschied nochmal darstellen. In Deutschland ist das so angedacht gewesen, die Telekom zum Beispiel speichert die Informationen, wer mit wem telefoniert hat, für, sage ich jetzt mal, ein halbes Jahr oder für ein Jahr, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner darauf zugreifen will, also Kommissar Derrick, ja, dann muss Kommissar Derrick erstmal zu einem Richter gehen und bei dem Richter halt einen entsprechenden Beschluss erwirken. Das heißt, das wird auch dann entsprechend beim Gericht dokumentiert. Kommissar Derrick hat auf die Daten zum Beispiel vom Bumel zugegriffen, weil er den für verdächtig gehalten hat, muss dokumentiert werden. Dann kann man hinterher auch eine Statistik machen, wie oft wurden denn solche Telekommunikationsverbindungsdaten oder Telefonmetadaten halt genutzt, ja. Es gibt darüber Akten, man kann das auswerten statistisch. In Deutschland muss über sowas auch berichtet werden in der Statistik. Da ist es eben so, wenn Kommissar Derrick zum Beispiel sagt, er holt sich jetzt die Metadaten, die Telekommunikationsverbindungsdaten vom Christian Thiessen zum Beispiel, ja. Und dann kommt eben, sage ich jetzt mal, 2 Jahre später Kommissar Plattfuß und will auch diese Daten haben. Dann muss der halt nochmal bei der Telekom eine Anfrage stellen und wieder einen Gerichtsbeschluss haben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diese Daten irgendwie verwenden möchte in einem Ermittlungsverfahren, brauche ich eigentlich einen Warrant, brauche ich eigentlich einen Beschluss. Und in den USA ist das gewissermaßen so, dass die eben einmal zu der Firma Verizon gehen oder AT&T und haben einen pauschalen Beschluss, dass sie alle Daten über den Zeitraum von 3 Monaten bekommen. Diese Daten werden bei der NSA gespeichert. Und wie oft dann irgendwelche Agenten von der NSA auf diese Daten zugreifen und darüber irgendwelche Auswertungen fahren, weiß man dann nicht. Das heißt, die Daten sind dann bei der NSA da in dem geheimen Rechenzentrum und können da halt beliebig halt benutzt werden. Das ist nochmal ein Unterschied. Das heißt, wie effektiv diese Daten jetzt ausgewertet wurden, wissen wir auch nicht. Gibt es auch keine Statistiken drüber. Ist komplett ein intransparenter Prozess. Und das macht es halt auch besonders schlimm. So, bevor da jetzt der Eindruck aufkommt, wir vertrauen den Schutzmechanismen bei der angedachten Vorratsdatenspeicherung für Deutschland natürlich auch weniger, als du das jetzt im Idealbild dargestellt hast. Aber in USA, das hat natürlich eine völlig andere Dimension. Und da war Snowden irgendwie noch der Öffentlichkeit unbekannt. Wie hat denn konkret die amerikanische Öffentlichkeit reagiert? Was ist denn da passiert? Ist da irgendjemand zurückgetreten worden? Oder was, ja, erzähl mal. Also ganz, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt gar nicht so genau aus dem Gedächtnis mehr nach meinem Verständnis, aber hat man das halt versucht, irgendwie runterzuspielen. Es war, glaube ich, auch den Behörden in den USA damals noch nicht bekannt, dass das jetzt, dass das jetzt eine ganze Serie von Veröffentlichungen gibt. Die haben halt geglaubt, dass das halt ein Einzelfall ist, und nicht, dass das jetzt, sage ich mal, also sich zu so einem Riesenskandal auswächst. Ich glaube, die haben das damals noch unterschätzt. Ich kann dir aber aus dem Gedächtnis her nicht mehr genau sagen, was eigentlich die Reaktionen dort gewesen sind. Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann hier entsprechende Internetseiten auch rausgeben, wo man halt die ganzen Sachen nochmal nachlesen kann, wenn das jemand möchte. Und Das wäre zwar, gut, ja. ich Wir haben ja kann. auch Zuhörer im Radio und die sehen ja unser Pad da nicht. So. Das wird dann im Nebelhornradio auf der Seite, wo die Aufzeichnung steht und bei uns auf der Bundeswebseite und so dann natürlich alles verlinkt, sodass da so eine kleine Chronik mit den ganzen Links entsteht. Das ist klar. Wir haben da so ein Pad und da steht dann alles drin und das werden wir dann entsprechend auch verteilen. Ja, vielleicht Ja, ja, ganz, lass mich ja. ganz kurz nochmal sagen. Also in Zeile 17 habe ich jetzt verlinkt diese Timeline von Heise. Und da sind also quasi alle, also die gesamte Timeline dieser Affäre ist da halt drin. Und da könnte man jetzt eben auf Anfang Juni zurückspulen und könnte sich dann eben die Artikel von Juni durchlesen. Die sind da ja alle abgespeichert. Und dann, ah, genau, hier haben wir es ja, Telefondaten von 6 Millionen US-Bürgern. Da habe ich auch den Artikel jetzt. Okay, lass uns da nicht ins Detail gehen, weil das können jetzt die Zuhörenden nicht nachvollziehen. Aber der Link, den wir dann auch in die Shownotes stellen, der ist auf jeden Fall top interessant, müsst ihr euch unbedingt angucken. Du hast jetzt gesagt, die haben möglicherweise damit gerechnet, dass es irgendwie dumm gelaufen und das wird schon wieder auslaufen. Aber dem war ja nicht so, weil etwas später kam ja dieses Stichwort Prism zum ersten Mal auf. Ja, genau. Also lass mich nochmal das vielleicht so erklären. Die Idee wäre auch heute, dass man das nicht alles 100% chronologisch macht. Wir fangen jetzt zwar vorne an, aber dass man da auch ein bisschen so eine Struktur reinbringt. Ne? Und der Punkt ist halt, also eine Säule von dieser NSA-Überwachung ist eben, dass einfach Telefonmetadaten ausgewertet werden. Ja? Und das ist eben sowohl bei Festnetztelefonaten so als auch bei Handys, wo eben noch Bewegungsprofile dazukommen. Das möchte ich jetzt einfach mal so ansprechen. Das ist ein Aspekt davon. Eine zweite Säule, die du jetzt ansprichst, ist dann auch das, was dann als nächstes geleakt ist, als Überwachungsprogramm, und zwar das ist das sogenannte PRISM-Programm. Und das PRISM-Programm ist ein Überwachungsprogramm, ist ein Überwachungsprogramm, wo Daten direkt aus den Cloud-Diensten und Social Networks halt abgegriffen werden. Ich habe gesehen, das Pad ist jetzt irgendwie geschlossen, wir können aber trotzdem so weitermachen. Ja, und zwar da ging es im Wesentlichen um die Unternehmen wie Facebook, Google und YouTube und andere Cloud-Anbieter. Und zwar, was da rausgekommen ist, ist, dass die NSA in der ähnlichen Weise wie bei Verizon und den Telefonanbietern über dieses FISA-Gericht eine geheime Verfügung sich besorgt hat, dass diese Anbieter halt der NSA die Cloud-Daten, die sie über ihre Benutzer speichern, zur Verfügung stellen müssen auf Nachfrage. Und auch diese Verfügung war eben geheim und gilt gewissermaßen für alle Unternehmen halt für einen Zeitraum von einem Jahr, wird dann immer jeweils um ein Jahr verlängert. Also quasi ein ähnliches Vorgehen, ist auch kein demokratischer Prozess, es ist also ein geheimes Überwachungsprogramm. Ja, und natürlich ist es da so, dass nicht alle Daten halt an die NSA sofort überspielt werden. Das geht auch gar nicht, weil das sehr, sehr große Datenmengen sind. Da ist es aber so, dass die NSA halt zu jedem Anbieter einen Zugang hat. Einen Zugang hat in Form einer Schnittstelle. Und diese Schnittstelle wird eben jeweils individuell programmiert. Der Unterschied ist ja bei diesen Call-Detail-Records oder Telefonmetadaten, da ist es ja so, ein Call-Detail-Record ist bei jeder Firma gleich, ja, weil jeder Anruf, sage ich mal, hat den gleichen Datensatz, die gleiche Struktur. Also da ein Zeitstempel, welche Nummer hat, um wie viel Uhr welche andere Nummer angerufen? Kam das Gespräch zustande? Wie lange hat das Gespräch gedauert? Was hat das Gespräch gekostet, so ungefähr? Das heißt, da habe ich einen normierten Datensatz. Das heißt, da kann ich auch, sage ich mal, von allen Telefonanbietern diese Call-Detail-Records einfach in einer Datenbank zusammenfahren, weil die alle die gleich aufgebaut sind. Das ist natürlich bei den sozialen Netzwerken anders, weil bei Facebook ist eine Facebook-Seite hat eine andere Datenstruktur als ein Benutzerprofil bei YouTube oder bei Google Plus, ja. Oder bei Microsoft Bing oder wie das heißt, ja. Und von daher kann man dort auch nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein so ein XML-Format und in dem spielt er mir die ganzen Daten rüber, sondern man muss sich da sehr genau überlegen, gemeinsam mit den IT-Leuten von dem Anbieter, welche Daten will man eigentlich haben. Und das funktioniert halt quasi so. Erstmal kommen die halt mit diesem Gerichtsbeschluss. Der ist ganz geheim. Dann gehen die auf den Anbieter zu und sagen halt hier, wir möchten gerne an deine Datenschätze ran. Du musst uns die geben. Es geht um Terroristen. Und dann ist es so, der Vermittler zwischen der NSA und diesen Internetfirmen ist in dem Fall das FBI. Das heißt, die kriegen eigentlich im Idealfall von der NSA nie irgendjemanden zu sehen. FBI-Agenten werden da vorstellig und die lassen sich dann von dem Anbieter in den Räumen des Anbieters halt ein eigenes, sag ich mal, kleines Rechenzentrum einrichten, wo die ihre eigenen, wo es bestimmte Hardware, bestimmte Server gibt, die gehören dann eben dem FBI oder der NSA. Und dann gibt es eine Schnittstelle, wo diese Daten übertragen werden. Und darüber dürfen die betroffenen Unternehmen, ja, weil es ja angeblich um Terrorismus geht, wenn man dich und mich ausforscht, ne, nicht öffentlich berichten. Oder auf welcher Grundlage passiert das da? Ja, also was die Firmen machen könnten, auch es gilt auch im Übrigen bei den Telefonanbietern wie Verizon ist, die könnten gegen das halt klagen. Das heißt, die könnten halt zum Beispiel sagen, ich gebe dir die Daten nicht, ja, ich mache einen Widerspruch und dann würde das irgendwann öffentlich werden. Da ist es nur so, die Firmen wissen natürlich ganz genau, dass wenn sie sich, sage ich mal, mit dem nachrichtendienstlich-industriellen Komplex und mit dem militärischen Komplex in den USA anlegen, dass sie dann ein Riesenproblem kriegen, ja. Dann kriegen die halt von niemandem mehr irgendwelche Aufträge oder werden halt sonst wie fertig gemacht. Das hat man ja gesehen bei diesem E-Mail-Dienst, diesem verschlüsselten, den Edward Snowden benutzt hat. Da gab es ja den Mail-Dienst, den Snowden benutzt hat. Jetzt fällt mir es gerade nicht ein, wie der hieß, aber der hat ja quasi die ganzen Sachen verschlüsselt und der hatte das auch dann nicht rausgegeben. Der hat dann halt einen Aufstand gemacht und gesagt, sieht er nicht ein und so. Der hat dann irgendwann zugemacht. Das heißt, gegen die amerikanische Regierung kann man sich schwer durchsetzen und deswegen spielen die Firmen das halt mit, das Spiel. Also sie könnten dagegen rebellieren, aber sie wissen halt im Grunde genommen, dass die Regierung in den USA und die Behörden halt zu mächtig sind und auch wichtige Auftraggeber sind in vielen Fällen und kooperieren deswegen halt lieber und haben das in allen Fällen gemacht. Okay, und einfach nur offenlegen dürfen Sie es aber nicht. Sie könnten klagen, Sie dürfen es aber nicht einfach publizieren. Hey, übrigens, Jungs, wir haben jetzt hier auch so eine nette NSA-Box im Rechenzentrum stehen und überlegt mal, was ihr sagt. Ganz genau. Also diese Programme werden halt geheim gehalten, denn das wäre ja auch für die Kunden halt wäre das ja abschreckend, ja. Das heißt, das ist also quasi auch man kann es jetzt nicht direkt vergleichen. Es gibt ja bei uns diese Bestandsdatenauskunft. Das ist ja auch ein demokratisches Verfahren, wo man das in den Parlament bringt. Dort ist es halt eben so, es wird das nicht in dem Parlament diskutiert, sondern es geht eben über geheime Gerichtsbeschlüsse. Und insofern hat die Öffentlichkeit davon auch nichts gewusst. Ich will noch mal ein bisschen näher erklären, wie das Prism funktioniert. Ja, man muss sich also vorstellen, bei jeder dieser Firmen gibt es in irgendeiner Form eine Schnittstelle, die auf den jeweiligen Dienst zugeschnitten ist, ja, je nachdem, was der Dienst halt an Daten liefern kann. Zum Beispiel in Facebook zum Beispiel hat, ich bin nicht bei Facebook, aber Facebook hat, soweit ich weiß, eine Art Live-Chat. Das heißt, da können Facebook-Nutzer halt untereinander chatten, so wie mit Jabber. Und dementsprechend wäre das für die Behörden vielleicht auch interessant, dort diese Chat-Kommunikation in Echtzeit zu bekommen. Genau, bei YouTube gibt es sowas meiner Meinung nach nicht. Das heißt, da ist dann auch kein Echtzeitzugriff erforderlich, ja. Das heißt, das Prinzip ist halt eben, ähnlich wie man das bei IT-Lösungen in großen Unternehmen kennt, es gibt irgendwo eine Datenbank und es gibt ein Data Warehouse, wo die Daten repliziert werden. Und die NSA hat eben dort bei dem Anbieter eine Art Data Warehouse, wo das halt repliziert wird und wo sie Abfragen drüber fahren kann. Der Prozess des Zugriffs ist halt so geregelt, es gibt einmal diese pauschale Verfügung. Damit kriegt die NSA die Schnittstelle in die Datenwelt der Unternehmen. Und bei der NSA gibt es dann eben Agenten, die sitzen eben an Arbeitsplätzen und haben da ein sogenanntes Universal Tasking Tool. Und damit können die halt auf die Daten, die bei den verschiedenen Cloud-Anbietern gespeichert sind, zentral zugreifen, die zentral abfragen und auswerten, die Datenbestände. Und dazu können die eine Abfrage definieren. Zum Beispiel können die sagen, ich möchte gerne alle Beiträge sehen, ja, wo, was weiß ich, der Begriff Boomel drin vorkommt oder so, ja, und können das ins System einspeisen. Was dann passiert, ist erstmal, die dürfen in dem Rahmen von dem PRISM-Programm keine Amerikaner abhören. Deswegen müssen zwei Agenten zu der Einschätzung kommen, dass mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Zielperson kein Amerikaner ist. Das ist ja aber relativ einfach, weil da wird man sich ja dann schnell einig, wenn man so in einer Abteilung sitzt und sitzt sich da irgendwie gegenüber, sagt man halt, hey, pass auf, ich möchte mal den Bummel abhören und das ist doch gar kein Amerikaner, ja, passt schon. Das heißt, da sind eigentlich die Hürden relativ gering. Da guckt auch kein Richter mehr drauf. Das heißt, es gibt einmal diese Verfügung und danach ist es halt so, dass das im Ermessen von den Agenten liegt, ob sie halt bestimmte Suchbegriffe abfragen, bestimmte E-Mail-Adressen oder bestimmte Pseudonyme dort überwachen oder nicht. Wenn die dann, sage ich mal, so eine Abfrage ins System einspeisen, dann geht eben diese Abfrage von der NSA an jeden dieser Anbieter, ja, und wird dann bei dem Anbieter ausgeführt, auf dem System des Anbieters oder auf der Replikation der Daten beim Anbieter, entsprechend der Schnittstelle. Das heißt, es gibt bestimmte Dienste, da kann man das wirklich in Minuten abfragen und bei anderen dauert es vielleicht ein paar Stunden, weil die Datenbasis, weil die Replikation immer, sage ich mal, einen halben Tag oder einen Tag hinter dem aktuellen Live-Datenstand hinterher ist. Die Ergebnisse werden dann halt eben abgefragt auf der Datenbank des Anbieters und die werden dann von den verschiedenen Anbietern, gehen die zurück an die NSA. Und werden dort dem Agenten halt dann auf seinem Bildschirm halt angezeigt, wenn sie da sind. Das heißt, ich gebe jetzt zum Beispiel den Suchbegriff ein, gehe dann halt zum Mittagessen, komme dann wieder und sehe dann halt, aha, bei YouTube habe ich jetzt halt 22 Treffer, bei Facebook habe ich 114 Treffer und bei Google habe ich jetzt 86 Treffer oder so, ja. Das ist halt dann das Ergebnis. Und der Punkt ist halt, wenn ich einmal den Begriff dort eingespeist habe, dann setzt sich das immer so fort. Das heißt, ich nehme dort nach bestimmten, sag ich mal, Selektoren bestimmte Begriffe in die Fahndung auf und immer dann, wenn in dem Social Network irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Beiträge kommen, die diesen String oder dieses Schlüsselwort enthalten, dann bleibt es in dem Filter hängen, der auf der Replikation läuft bei dem Anbieter und wird dann wieder an die NSA zurückgespielt. Das heißt, das ist eine ziemlich umfassende Überwachung eigentlich von allen sozialen Netzwerken und Cloud-Diensten, die wir da haben. Was jetzt natürlich von der völlig idiotischen Annahme ausgeht, dass wenn ich jetzt hier mit dem Bummel zusammen ein Attentat plane, dass ich dann selbstverständlich die Worte Bombe, Attentat und Weißes Haus irgendwie am besten alle gleichzeitig verwende. Könnt ihr da mal so, und Osama, genau, könnt ihr da mal so eine Idee geben, was da wirklich geht und was man da wirklich erwarten darf? Ich habe ja eine Unterlage hier reinkopiert. Das Pad ist ja jetzt halt zu, ne? Ja, das ist nur für die Hörer, die jetzt nur hören können. Das ist halt ein Mensch, der glaubt, er müsste uns hier trollen. Deswegen können wir jetzt nichts schreiben. Das machen wir dann alles später. Und ja, haben halt alle einen kleinen Nachteil. Nee, aber lass uns mal darüber reden. Was kann man denn von solchen Überwachungsmaßnahmen überhaupt erwarten? Inwieweit wären die denn überhaupt geeignet, Terrorismus irgendwie in den Griff zu kriegen? Also zunächst mal, ja, der Punkt ist, dieses PRISM-Programm ist in der Tat die ergiebigste Datenquelle der NSA überhaupt. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist das PRISM ist, sage ich mal, die NSA spricht ja von sogenannten SIGATs oder von Signal Intelligence Quellen halt, ja, ist quasi, sage ich mal, die Superquelle. Das ist quasi so wie ein Turbomotor, wo die Luft halt vorverdichtet wird und dann hast du eben 500 PS an der Hinterachse. Das ist echt eine super Sache, also aus Sicht von einem Geheimdienstler. Musst dir vorstellen, wenn also die traditionelle Variante über jemanden Informationen zu sammeln, ist ja gewisserweise die, das werden wir dann gleich hören, wenn wir mit Christian über Seekabel und über den D6 sprechen und so, dass man irgendwo Leitungen anzapft. Das heißt, jemand sagt jetzt zum Beispiel, ich habe irgendwie gehört, der Bummel, der ist verdächtig, ja, dann wird irgendwie die Leitung angezapft und dann ab dem Zeitpunkt, wo man dann auf der Leitung abhört, kriegt man dann mit wem der halt kommuniziert oder was der halt so macht. Hier ist es ja so, ich habe ja immer die ganze Historie. Das heißt, ich weiß ja auch bei Facebook zum Beispiel, was hat er für Freunde, ja? Welche sozialen Kontakte hat jemand? Ich weiß halt über so Dinge wie Google oder weiß nicht, wie dieses eine Ding heißt, das man immer auf Twitter sieht, wo es immer heißt, der und der ist jetzt da und da, der ist jetzt gerade in Hamburg am Bahnhof und der ist jetzt gerade in Bremen am Bahnhof und so. Bei solche Dienste, sage ich mal, weiß ich ja auch genau, wo sich jemand aufhält. Also soziale Netzwerke und Cloud-Dienste speichern ja so viele Informationen. Und ich habe dort ja vor allen Dingen auch die ganze Historie drin. Ja. Und ich habe auch ein sehr geringes Rauschen, weil ich muss eben nicht aus einem großen Datenstrom, wo halt zig Gigabyte pro Sekunde durchrauschen, mir das alles raussuchen, die wirklich wichtigen Informationen, sondern die sind ja, sondern was jemand auf seiner Facebook-Seite eingibt, was jemand auf Facebook schreibt, in einem möglicherweise privaten Facebook-Chat, also in Anführungszeichen privat, das sind ja quasi genau die Informationen, die von Interesse sind. Und man muss sich auch nochmal klar machen, also ein soziales Netzwerk wie Facebook, da gibt es ja verschiedene Arten von Informationen. Es gibt also gewissermaßen einmal die Daten, die Informationen, die ich über mich selber da eingebe, wo ich sage, wie alt bin ich, wo ich ein Foto hochlade, und das sind Informationen, die ich dort direkt über mich reinschreibe. Dann gibt es ja noch Dinge, die sich aus dem Kontext ergeben. Das heißt, wann bin ich online, wann bin ich nicht online, mit wem kommuniziere ich, wie viel, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Das sind also ist mein Verhalten. Und jetzt gibt es aber ja noch eine dritte Art von Daten, weil die Firma Facebook lebt ja davon, dass sie eben Menschen halt, dass sie sehr genau ihre Nutzer kennt und auch entsprechende Werbekunden. Also wenn IKEA kommt und sagt, ich brauche irgendwelche Adressen von Leuten, die vielleicht was kaufen würden bei mir, dann kann eben eine Firma Facebook halt genau sagen, okay, was suchst du für Leute? Ja, ich suche Leute, die zwischen 25 und 35 sind und so weiter und so weiter. Man kann Facebook das alles rauslassen. Das heißt, Facebook hat ja zu jedem Benutzerprofil, sage ich mal, noch Daten im Hintergrund gespeichert, die der Benutzer gar nicht sieht, wo Facebook schon anhand von dem Verhalten von dem Benutzer auf der Plattform den in bestimmte Kategorien einordnet. Zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der zum Beispiel vielleicht homosexuell ist, ja? Wie viel Geld verdient denn der ungefähr im Monat? Ja, es gibt ja vielleicht auf der Seite halt nicht ein, aber man weiß halt zum Beispiel, da ist jemand, der wohnt irgendwie in Beverly Hills und der andere irgendwie, der wohnt halt irgendwie in Manhattan, ja? Und der hat mit de der das ist der der hat zu dem eine freundschaftliche Beziehung, dann geht man davon aus, naja, das müsste vielleicht auch ein gut situierter Mensch sein, weil der kennt ja lauter reiche Leute oder jedenfalls Leute, die irgendwo wohnen, wo reiche Leute wohnen. Das heißt, Facebook weiß ja mehr über die Nutzer, als die Nutzer dort eingeben. Und Facebook hat ja quasi auch über alle Benutzer diese Informationen, ja. Und auch diese Daten, also wo Facebook schon Schlüsse gezogen hat aus den Informationen, die die Benutzer eingeben und aus ihrem Benutzerverhalten, auch diese Informationen stehen der NSA ja zur Verfügung. Das heißt also gewissermaßen übernimmt Facebook da eine Vorverdichtung, übernimmt Facebook da auch eine gewisserweise eine nachrichtendienstliche Arbeit, weil Facebook eben diese Informationen schon über den langen Zeitraum über alle Benutzer gesammelt und vorverdichtet hat. Und das ist für die NSA eine Goldmine, weil diese Tätigkeiten muss dann die NSA selber nicht mehr machen. Ist das klar geworden, wie ich das meine? Ja, ich glaube, das verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, dass das halt Millionen von Leuten sind, die überhaupt nichts Böses tun, ne? Und dann nimmt man an, dass jetzt der böse Terrorist, ja, dass der sich in einer Weise dort sozusagen professionell aufhält und da tätig wird. Das ist ja schon etwas skurril, diese Annahme da. Aber lass uns mal weitergehen. Ja, lass mich vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen zu den Zahlen. Ich muss immer diese Sachen hier auch irgendwo finden. Aber der Punkt war halt, man hat also die Annahme, die in der Öffentlichkeit vorherrschte, die zu den Zahlen war ja die, sind ja dann Zahlen veröffentlicht worden von den Anbietern. Und zum Beispiel hat Facebook gesagt, sie hatten im zweiten Quartal 2012 hatten sie halt 10.000 Anfragen und es waren 19.000 Benutzerkonten betroffen. Microsoft hat gesagt, sie hatten im zweiten Quartal 2012 7.000 Anfragen und es waren 32.000 Konten betroffen. Google hat gesagt, im zweiten Quartal 2012 hatten sie 8.438 Anfragen und es waren 14.791 Konten betroffen. Das erweckt jetzt natürlich den Eindruck und hat auch bei mir den Eindruck erweckt im Anfang, naja, es werden ja da eigentlich nicht alle abgehört, sondern die Behörden stellen eben, wenn jemand verdächtig ist, bei einem Anfangsverdacht die Anfrage an den Anbieter und der Anbieter gibt dann die Daten rüber. Dass das aber der Punkt ist, es sind tatsächlich alle Benutzer betroffen, weil es ist ja ein automatisierter Prozess. Es gibt eben einmal diese einstweilige Verfügung, auf deren Basis wird dann die Schnittstelle zum Anbieter eingerichtet und danach ist der Rest, was der abläuft, halt ein Automatismus und der kann jeden treffen. Ja, je nachdem, wie die Schnittstelle aussieht, was für Codewörter, also was für Selektionskriterien eingegeben werden, kann dann eigentlich theoretisch die Daten sind eigentlich dann von allen Leuten halt betroffen, ja. Eine konkrete Suchbeispiele habe ich jetzt auch nicht parat, weil die auch nicht rausgekommen sind. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Screenshot. Ich hatte jetzt halt keinen gefunden, aber das kann theoretisch alle Leute betreffen. Ja, da ist also quasi keine Eingrenzung mehr. Okay, dann lass uns mal weiter gucken, was ist denn da noch so passiert? Also Prism ist ja sozusagen dann schon der größte anzunehmende Unfall auf sozialen Plattformen, aber das ist ja dann auch noch weitergegangen in Richtung Bespitzelung von Unterseekabeln oder so, und da wurde ja auch noch ganz anders eingegriffen, ne? Ja, genau. Also der Punkt ist halt, Prism war in Deutschland halt schon eine ziemliche Bombe, weil da war erstmal klar, auch vor allen Dingen sind halt deutsche Bürger betroffen. Ne? Wir sind alle betroffen. Bei Verizon waren wir es noch nicht, bei Prism waren wir es dann. Und das, was dann zunehmend halt ins Licht der Öffentlichkeit rückte, war ein Thema, und zwar das Thema X-Keyscore und das Abhören von Unterseekabeln. Es gab dann irgendwie Ende Juni, Anfang Juli diese Geschichte, dass angeblich das Unterseekabel in Katwijk abgehört wird, in den Niederlanden. Und da ging es dann auf einmal darum, ach genau, dann kam genau das nächste Thema, was dann kam, war das Thema Tempora. Und Tempora ist ja dieses Überwachungsprogramm, was der amerikanische Nachrichtendienst GCHQ GHCQ betreibt und wo gewissermaßen die Unterseekabel nach Großbritannien, die von Europa nach Großbritannien, also von Deutschland und von Kontinentaleuropa nach Großbritannien laufen, wo die also in Großbritannien offenbar angezapft werden und wo der gesamte Datentraffic für einen Zeitraum von 3 Tagen halt komplett abgespeichert wird und wo man also quasi immer einen Snapshot hat von den letzten 3 Tagen, in dem man auch vor- und zurückspulen kann und der dann eben auch noch ausgewertet wird. Das war eben das Tempora-Programm. Und das war dann natürlich, da war dann im Grunde genommen auch klar, bei Prism konnte man ja immer noch sagen, es sind ja nur 14.000 Konten betroffen, das heißt, es sind ja nur bestimmte verdächtige Personen, ja, obwohl das ja nicht stimmte, wie ich schon erklärt habe, weil theoretisch diese Abfragen ja über alle Benutzerkonten laufen, aber spätestens bei Tempora kam eben raus, es ist eigentlich Dragnet Surveillance, also eine Schleppnetzüberwachung, das heißt, hier werden einfach mal alle Leute abgeschnorchelt, egal ob sie jetzt Amerikaner sind, ob sie jetzt Deutsche sind, ob sie jetzt verdächtig sind oder nicht verdächtig sind, weil jeder, der irgendwo in einem Internetcafé was eingibt und die Daten werden über Großbritannien geroutet, dessen E-Mails und Chats landen halt dort irgendwie bei GHCQ und sind da auch in dem Puffer dann für 3 Tage drin und können da halt ausgewertet werden. Das war eigentlich das nächste Programm. Und da war dann eigentlich auch klar, dass diese Affäre halt größere Kreise ziehen wird. Das ist jetzt aber eine andere Kategorie, ne? Weil da wird ja nicht mehr gezielt auf irgendwas zugegriffen, sondern da werden ja einfach Verkehrsdaten abgegriffen. Ja, genau. Muss das jetzt halt so sagen, Telefondaten, werden wem telefoniert, Vorratsdatenspeicherung ist ein Part davon, ja. Ein zweiter Part ist eben, dass ich halt bei Online-Portalen und Cloud-Diensten halt über eine Hintertür halt die Daten aus der Datenbank alle abziehe und auswerte. Und eine dritte, ganz, ganz wesentliche Säule bei der NSA ist eben das Thema Überwachung von Netzknoten, von Satellitenverbindungen und von Seekabeln. Das ist auch, glaube ich, traditionell eben Signal Intelligence. Da werden eben einfach Funk- und Kabelverbindungen abgehört und ausgewertet. Und an der Stelle, sage ich mal, kam dann auch der Christian halt ins Spiel, weil er in Sylt eben für diese Kabelstation Atlantic Crossing One da auch mitverantwortlich ist und sich da halt auskennt und auch relativ viel Know-how hatte über die Unterseekabel. Und ja, hat mich dann auch mit Rat und Tat unterstützt. Genau. Ja, Christian, willst du mal was so aus deiner Sicht erzählen zu dem Thema? Ja, ich kann dann so ein bisschen erzählen, was ich für möglich halte. Also generell würde ich mal sagen, alles von dem, was durch die Presse gegangen ist, ist möglich. Es macht allerdings nicht immer Sinn. Was mir an den Snowden-Dokumenten im Moment fehlt, sind eigentlich die Snowden-Dokumente. Denn wir haben nur Berichte über diese Dokumente und wir haben ja nie Einblick gehabt in die Dokumente selber. Das würde mich natürlich als Techniker brennend interessieren, wie und wo das genau gemacht wird. Es gab zum Beispiel auch diese Berichte, dass die Amerikaner ein U-Boot haben, mit dem sie Seekabel anzapfen. Halte ich nicht für unmöglich und es gibt bestimmt auch Gegenden in der Welt, wo das Sinn macht. Für den Transatlantikbereich macht das sicherlich keinen Sinn. Transatlantische oder transpazifische Seekabel sind erstmal ferngespeist, da ist ein Haufen Strom drauf. Unter Wasser mit Strom arbeiten ist nicht so lustig. Dazu kommt, dass man natürlich dann Verkehr abgreifen kann, nur was macht man damit? Auf dem U-Boot speichern macht auch irgendwie keinen Sinn, die Datenmengen sind einfach zu groß. Und irgendetwas zwischen zu spleißen und zu transportieren, denke ich, macht insbesondere bei Kabeln, die sowieso nach Amerika gehen, überhaupt keinen Sinn. Die ganzen Systeme sind große WDM-Systeme. Das heißt, es werden über eine Glasfaser mehrere Wellenlängen übertragen, mehrere Farben an Licht. Das ist eine relativ große Datenmenge, die muss man auseinandernehmen. Dazu braucht man die gleiche Technik, die auch in den Stationen verwendet wird. Man braucht Strom, man braucht Speicherkapazitäten oder seinerseits wieder Übertragungskapazitäten. In England war die Rede davon, dass sie nur in Anführungsstrichen 3 Tage mitspeichern. Jeder, der einen Server betreibt, weiß, das Schlimmste, was man seinem Server antun kann, ist, um mal den Suchindex neu erstellen zu lassen, weil das sehr, sehr aufwendig ist und sehr den Server belastet. Das geht den Geheimdiensten ja nicht anders, auch wenn die sich ein bisschen größere Maschinen leisten können. Diese ganzen Suchvorgänge kosten Rechenleistung, kosten Strom, kosten Kapazitäten. Von daher haben sie auch nur diese 3 Tage, um dann die für sie relevanten Informationen abzufischen. Ich persönlich würde davon ausgehen, dass man große Seekabel nicht als Seekabel direkt abgreift. Man braucht da wahrscheinlich schon die Zusammenarbeit mit irgendwelchen Providern. Interessant fand ich, dass ja auch bekannt wurde, dass der DE-Exchange in Frankfurt abgehört worden ist und dass die sofort gesagt haben, nein, das können wir ausschließen. Da frage ich mich als Techniker, wie die das eigentlich können. Sie können das vielleicht für die Softwareseite ihrer Switche sagen, weil sie die überwachen können. Sie mussten nachher ja zugeben, nein, der BND hört ja auch 5% ab. Was bei mir persönlich zu Hause bedeuten würde, 5% sind 100% von dem, was ich eigentlich nicht möchte, weil die anderen 90% sind sowieso IPTV oder YouTube. Da können die auch einen Fernseher anmachen oder sich YouTube selber angucken. Da interessieren die sowieso höchstens die Metadaten. Aber auch der DE-Exchange oder andere große Knoten sind ja keine einzelne Box. Das sind Systeme, die in verschiedenen Boxen arbeiten, die in verschiedenen Geräten arbeiten und auch an verschiedenen Standorten, allein schon aus Sicherheit, aus Redundanzgründen. Und diese Signale müssen übertragen werden. Der Knoten in Frankfurt hat, glaube ich, weiß ich nicht, heute, gestern, irgendwann die Zeit eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie die Technik abgegradet haben auf neue Systeme, dass sie jetzt 100 Gigabit können und dass sie die mit dem FSP 3000 zwischen den Standorten übertragen. Der SFP 3000 ist ein Wellenlängensystem. Da werden also auch wieder verschiedene Wellenlängen auf eine Glasfaser geschaltet und dann transportiert. In solchen großen Data Centern, die gehören einer Firma, aber sie werden ja nicht von einer Firma benutzt, sie werden von diversen Firmen benutzt. Und die Firmen schalten ihre Verbindungen untereinander, sie mieten sich Glasfasern an in einen anderen Standort und müssen dann da irgendwie hinkommen. Das heißt, jeder einzelne Provider oder jede einzelne Firma, die dort vorhanden sind, die werden ihre Glasfaser, die sie jetzt ins nächste Telehaus in einen anderen Standort bringen wollen, die werden sie nehmen und werden sie irgendwo auf einen Verteiler schalten und dann kommt das irgendwo am Ende an. Ich behaupte mal, dass so gut wie niemand in der Lage ist, außer dem Eigentümer des Gebäudes wirklich nachzuvollziehen, dass diese Verbindung nicht abgehört wird. Denn das geht von einem. Christian, Was? du bist gerade abgebrochen. Ach, das geht von einem. Ach so, ja, das geht von einem Raum in den anderen, das geht über Verbindungskabel. Was mit den einzelnen Fasern passiert, kann kein Provider oder kein Mieter in diesen Räumen eigentlich wirklich nachvollziehen. Glasfaser an sich lassen sich relativ leicht abhören, in Anführungsstrichen, indem man die Ummantelung entfernt und einfach die Faser biegt. Dann gibt es ein bisschen Streulicht. Das ist zwar sehr wenig, aber das lässt sich durch Verstärker dementsprechend wieder aufbereiten. Und man muss es dann natürlich in der Form, wie das mal zusammengebastelt worden ist, das Signal wieder auseinanderbauen. Von daher halte ich diese ganzen Telehäuser auf der ganzen Welt überall eigentlich für den idealen Punkt, wo Geheimdienste arbeiten können. Denn sie können über eine Scheinfirma sich selber irgendwelche Räume dort mieten. Und wenn sie zusammenarbeiten mit dem Eigentümer des Gebäudes, dann können Sie in dem Raum natürlich ganz normal Ihre eigene Technik aufbauen. Sie haben eine Klimaanlage, Sie haben Strom, Sie können sich selber. Sich selber. Christian, du warst Oh. wieder weg nach sich selber. Ja, Achso, was wollte ich sagen? Der Geheimdienst kann natürlich in solchen Räumen Scheinfirmen mieten und sich dann auch an Technik da aufbauen, was sie möchten. Und können sich Server aufbauen, können sich Suchalgorithmen schalten, sodass sie den Verkehr vorfiltern und das, was sie dann wirklich brauchen, wahrscheinlich nach Utah bringen. Man macht ja nicht umsonst ein großes Rechenzentrum, weil man, wenn man Profile erstellen will, nachher irgendwie so ein Single Point braucht, wo man alle Daten verfügbar hat, um sie schnell miteinander vergleichen zu können. Also du sagst jetzt quasi, manche Dinge sind wirklich so banal, wie man sie sich vorstellt, und das James Bond-mäßige U-Boot, was ein Unterseekabel ein bisschen biegt und da komisch anbohrt, das ist alles völlig unnötig, weil die banale Variante, die funktioniert vollkommen korrekt. Man geht einfach rein, mietet sich einen Raum und los geht's. Ja, man braucht ja, man braucht dann natürlich die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Gebäudes, aber es gibt ja genug amerikanische Firmen, die auf der ganzen Welt ja auch solche Telehäuser betreiben. Gut, und die technischen Möglichkeiten sind damit gar nicht so abenteuerlich, sondern man schaltet sich da einfach ein, wie jeder andere Benutzer von diesem Rechenzentrum auch. Jetzt sehe ich aber bei meinem Browser hier oben ja öfters mal so HTTPS und so, und dann gehe ich ja davon aus, eigentlich müsste diese Kommunikation ja verschlüsselt sein. Das würde also gar nichts helfen, wenn man da irgendwie einen Datenstrom mitschneiden kann. Aber das scheint ja auch nicht so zu sein, wie man sich das denkt, ne? Also ich dazu was sagen. Also der Punkt ist eben also einmal die NSA tut hat ein Strategiepapier veröffentlicht. Genau, also ich glaube, wir werden eigentlich noch bis 23 Uhr brauchen, aber wir können also jetzt versuchen, bis 22:30 Uhr das Wichtigste zu machen. Ganz kurz. Also der Punkt ist, genau, wir waren bei der Verschlüsselung, ne? Die NSA hat ein Strategiepapier veröffentlicht, wo sie eben sagen, dass sie kommerzielle Verschlüsselungsprodukte beeinflussen, um Verschlüsselung auszuhebeln, dass sie kryptografische Standards auch angreifen und sabotieren möchten. Also zunächst mal muss man zum Beispiel sagen, ich gebe mal ein einfaches Beispiel, ja. Die Firma Apple hat es ja geschafft, dass alles für den Benutzer total einfach ist, ja. Also bei Apple kann man einfach seine Lieblingssongs anklicken und alles online kaufen und so weiter. Was halt andere Anbieter ja immer gesagt haben, dass es überhaupt gar nicht möglich ist und es funktioniert nie und so weiter. Apple kriegt es hin, dass man im Internet Musik ganz einfach kaufen kann. Was Apple überhaupt nicht hinkriegt, ist, dass man zum Beispiel ganz einfach bei Apple seine E-Mails verschlüsseln kann. Dafür gibt es eben bei Apple nicht standardmäßig irgendeine Verschlüsselungslösung, die mit dem System kommt. Man kann sich da natürlich GnuPG installieren, aber da gibt es eben, anders als bei Thunderbird, mit Enigmail leider für dieses E-Mail-Programm von Apple eben zwar auch so ein Plugin, aber das hinkt immer irgendwie ein halbes Jahr hinter der aktuellen Entwicklung hinterher. Das heißt, mal funktioniert das nicht. Ich weiß das halt, weil ich in Kasan auf der PPI-Konferenz versucht habe, einer russischen Journalistin diese Verschlüsselung auf ihrem MacBook da einzurichten und das irgendwie nicht funktioniert hat, bis ich irgendwann rausgefunden habe, okay, momentan wird das halt irgendwie nicht unterstützt oder so, müsste man dann Thunderbird installieren. Das heißt, amerikanische Anbieter wie Apple und Microsoft haben zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung immer schon stiefmütterlich behandelt, ja. Jetzt gibt es bei Microsoft ein Chatprogramm, so ein Instant-Messaging-Programm. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wir haben das bei uns in der Firma. Ich weiß nicht, ob die das verschlüsseln. Ich habe da noch nie einen Fingerprint gesehen oder so. Während Java das natürlich kann. Das heißt, ich sag erstmal grundsätzlich diese amerikanischen Anbieter. Es gab ja dann auch noch den Leak halt, dass Microsoft halt irgendwelche Hintertüren immer an die NSA liefert. Diese amerikanischen Anbieter, Microsoft und Apple, die Betriebssysteme und Office-Software anbieten, sind in der Vergangenheit nicht unbedingt dadurch aufgefallen, dass sie halt Krypto standardmäßig irgendwie mitgeliefert und aktiviert haben. Im Gegenteil, Apple ist eine totale Kryptowüste, was E-Mails anbelangt. So. Was man ja anders erwarten könnte bei einer Firma wie Apple, die ansonsten alles so einfach macht für die Benutzer. Aber es ist auch so, wenn du das Thema SSL ansprichst, muss man wissen, bei SSL, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man verschlüsseln kann. So eine SSL-Verbindung funktioniert da in dem Sinne so. Es gibt erst ein asymmetrisches Verfahren, wo man über ein Zertifikat feststellt, ob man mit dem richtigen Server spricht. Und dann wird ein symmetrischer Session Key ausgetauscht zwischen dem Client und dem Server. Also nehmen wir an, du verbindest dich jetzt auf die Internetseite Piratenpartei, wikipiratenpartei.de mit HTTPS. Dann wird also erstmal kriegst du dann halt von der Seite einen Schlüssel zugeschickt und mit dem Schlüssel wird dann die Verbindung verschlüsselt. Und die Frage ist jetzt halt, ob dieser Schlüssel zum Beispiel bei jedem Aufbau der Verbindung halt neu ausgewürfelt wird oder über einen Diffie-Hellman-Schlüsseltausch generiert wird oder ob der halt quasi auf dem Server fix ist. Und wenn das also in den meisten Fällen ist es halt so, weil wenn man auf dem Server immer wieder irgendwas generiert, dann ist das halt rechenzeitintensiv. Dann gibt es also quasi sozusagen ein fixes Zertifikat. In dem Fall ist es so, wenn die NSA diesen ganzen Datenstrom mitschneidet, dann ist der zwar erstmal verschlüsselt, aber die können hinterher dann zum Beispiel zur Piratenpartei gehen, zu irgendjemandem von der Piraten-IT und sagen, gib mir doch mal diesen Schlüssel. Und der gibt ihnen den dann können die im Nachhinein das entschlüsseln. Ja. Es gibt allerdings etwas, das nennt sich halt Perfect Forward Secrecy. Das bedeutet, dass dieser Schlüsseltausch über den Diffie-Hellman erfolgt und dass es deswegen immer ein anderer Schlüssel ist. Und über dieses Verfahren ist es nicht möglich, halt das im Nachhinein zu entschlüsseln. Ja. Aber man muss einfach sehen, das hat man dann auch gesehen, als Krypto immer näher, immer weiter in den Fokus rückte von diesem Snowden-Skandal, dass eben die meisten Anbieter nicht mit Perfect Forward Secrecy, sprich mit Diffie-Hellman-Schlüsseltausch, ihre SSL-Verschlüsselung gemacht haben. Und dass man davon ausgehen kann, dass die NSA deswegen für die anderen, für viele Anbieter halt irgendwelche Nachschlüssel hat. Also was du sagst, dass man natürlich diese Verbindung verschlüsseln kann, ist erstmal vollkommen richtig. Allerdings wird es eben nicht in allen Fällen gemacht. Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, wenn es gemacht wird, dann ist es möglicherweise nicht das sicherste Verfahren, das sicherste Protokoll, weil die sicheren und Verfahren möglicherweise rechenzeitintensiver auf dem Server sind, deswegen zu höheren Kosten führen und die meisten Kunden das ja nicht unterscheiden können, denn die kriegen im Browser halt angezeigt, die Verbindung ist abgesichert mit HTTPS und dann ist irgendein grüner Punkt da und da wird nicht mehr unterschieden, ob das jetzt Forward Secrecy ist oder nicht, ja. Und so muss man sich das vorstellen. Ja, interessanterweise hat sich ja dann herausgestellt, dass ausgerechnet Google ein vernünftiges Protokoll fährt, ne, was natürlich überhaupt nichts nutzt, weil dann das Ergebnis auf dem Server abgegriffen wird. Ja, genau, ist richtig. Also da kamen halt verschiedene Sachen raus, aber um nochmal jetzt auf dieses ganze Thema nochmal kurz nochmal zusammenzufassen. Also was ich jetzt vorhin vergessen hatte, glaube ich, war ein Begriff, nämlich der Begriff Boundless Informant. Also nach Prism gab es dann diesen Boundless Informant. Das war quasi diese Weltkarte, wo man sieht, wo auf der Welt wie viel Daten gesammelt werden von der NSA. Muss man sich halt so vorstellen, im Bereich der Nachrichtendienste müssen halt die verschiedenen, so Nachrichtendienste ist wohl traditionell so strukturiert irgendwie, Abteilung Mittlerer Osten, Abteilung Afrika, Abteilung Europa und die entsprechenden, sage ich mal, Regionalleiter berichten halt irgendwie an den Chef halt, wie viel geheime Informationen oder Nachrichten sie halt abgefangen haben. Und dieser Boundless Informant, diese Karte, die man da hat, das ist quasi der Leitstand der Datenerfassung, ja. Und über diesen Boundless Informant, über diesen Leitstand, hat man eben auch gesehen, wie viele Datensätze aus welcher Region kommen. Und da hat man eben gesehen, dass 500 Millionen Datensätze aus Deutschland kommen. Da wird unterschieden zwischen Telefon und zwischen Internet. Und da hat man gesehen, über das Internet kommen da irgendwie 500 Millionen Datensätze aus Deutschland. Und dann war die Frage halt, wo kommen denn die eigentlich her? Und dann kam im nächsten Schritt halt diese Enthüllung von diesem Tempora-Programm. Und dann hat man also gelernt, okay, die Big Five, das heißt die die angelsächsischen Nachrichtendienste, das heißt die NSA, also die Amerikaner, die Kanadier, die Engländer, die Neuseeland und Australien, die haben also so eine Gang, sage ich jetzt mal. Und da gibt es eben 5 Mitglieder und die arbeiten da halt zusammen. Und die sind ja auch, sage ich jetzt mal, eben in Nordamerika, in Europa und in Australien auf 3 Kontinenten vertreten. Und von daher, wenn die auf jedem Kontinent, wo in ihrem jeweiligen Herrschaftsgebiet, wo sie den Zugriff auf Netzknotenpunkte haben, wenn die da halt die Kabel entsprechend anzapfen, dann können die eigentlich schon relativ viele Daten damit abfangen. Und was Christian jetzt eben dann erklärt hat, ist, man kann grundsätzlich, sage ich mal, an 3 Stellen abfangen. Man kann einmal das Unterwasserkabel irgendwie, wie man es vielleicht aus irgendwelchen James-Bond-Filmen kennt, mit einem U-Boot unter Wasser anzapfen, ja, was eben aufwendig ist oder überhaupt gar nicht durchführbar ist, weil das ja Strom führt, weil die, ich bin dann irgendwie 1000 Meter unter dem Meeresspiegel, da kann ich die Daten gar nicht irgendwo wegfunken, weil ich keinen Funkempfang habe. Das ist also eigentlich nicht so ergiebig. Ich kann auch Satellitenverbindungen abhören, das geht vielleicht schon eher. Ist auch nicht so verfänglich, weil Funkwellen bewegen sich ja einfach so durch den Raum. Aber 95% der Kommunikation, glaube ich, heute oder 90% bewegen sich durch diese Glasfaserkabel. Aber am einfachsten ist es eben, wenn ich zu einem Netzknotenpunkt hingehe, wie zum Beispiel im D6, und mir dort eben einfach als Anbieter, möglicherweise als Tarnfirma oder eben als den amerikanischen Anbieter, mir dort halt selber eine Parzelle miete und meine Technik da aufbaue und dann mit anderen peere. Und was eben der in den Medien gesagt wurde, ist dann, ja, der am D6, da kommt ja keiner rein. Ja, das ist natürlich richtig. Also wenn ich da jetzt irgendwie hingehe und laufe da mit irgendwelchen Festplatten oder Kabeln rein, dann würden die mich da nicht reinlassen. Aber wenn ich natürlich eine Firma Level 3 bin oder irgendein ein Netzwerkprovider, der sich dort einkauft in das Rechenzentrum und sagt, er möchte dort halt rein und möchte dort peeren, was auch im Übrigen das Geschäftsmodell von dem D6 ja ist, dass eben Provider dort den Pauschalpreis bezahlen und dafür mit den anderen peeren können, dann komme ich eben ganz legal an den Datenstrom. Und wenn ich den Datenstrom auf meine Hardware gepeert kriege, dann weiß eigentlich keiner, was ich damit halt mache. Wenn ich den nebenbei noch in den Flash-Speicher schreibe und ihn abspeichere, dann mache ich das halt, das kriegt ja keiner mit. Und das ist eben genau das, was eben bei X-Keyscore passiert. Das muss man mal erklären, wie das eigentlich funktioniert. Wenn man sich jetzt das also vorstellt, ich möchte jetzt meinetwegen am D6 irgendwelche Daten abgreifen, ich möchte das möglicherweise auch irgendwie in Paris tun, an irgendeinem Internetknoten und so weiter, ja, dann ist ja mal das Problem halt grundsätzlich so, an so einem Internetknoten, da kommt ja so viel Traffic durch, der Christian kann da auch konkrete Zahlen nennen, das kann ich eigentlich nie in Echtzeit halt von dort direkt an die NSA-Zentrale in Fort Meade oder in Utah in das Datacenter überspielen. Das geht halt so gar nicht. Was da aber man eben gemacht hat, ist, man hat eben eine Lösung entwickelt, eine Software entwickelt, die sich X-Keyscore nennt und die kann gewissermaßen in Echtzeit solche Datenströme auswerten. Das heißt, es kommt, sage ich mal, aus diesem Kabel ein Datenstrom dort rein, der ist relativ dick, aber in diesem Datenstrom sind ja relativ viel Datenvolumen drin, was für den Nachrichtendienst nicht so von Interesse ist. Zum Beispiel jemand aktualisiert sein Ubuntu-System und lädt sich da 300 Megabyte Pakete runter. Die sind für den Nachrichtendienst uninteressant, weil die kann er sich bei Ubuntu auch selber runterladen, wenn er wissen will, was da drin ist. Und das macht eben, sage ich mal, jeder Ubuntu-Anwender einmal am Tag. Und dieses ganze Datenvolumen, das ist eigentlich der NSA relativ wurscht. Was aber zum Beispiel für die NSA interessant ist, ist zum Beispiel eine private Chat-Konversation zwischen 2 Personen, weil das ist ja ein persönliches Gespräch, da könnten sich ja Leute vielleicht zu einem Terroranschlag verabreden oder eine E-Mail, die zwischen 2 Leuten ausgetauscht wird. Was für diese Kommunikation dann charakteristisch ist, sie ist sehr individuell, aber sie ist vom Datenvolumen sehr gering. Also Software-Updates, Online-Videos. Jemand guckt beispielsweise bei YouTube oder bei Arte plus 7 in HD-Qualität irgendwelche Videos oder irgendwelche anderen Streams. Das ist natürlich ein relativ hohes Datenvolumen, ist aber nicht individuell. Chat und E-Mail oder sonstige Twitter möglicherweise ist eben sehr interessante persönliche Kommunikation, aber ist ein sehr kleines Datenvolumen. Und das, was dann passiert ist, dass quasi von dem großen Datenstrom relativ schnell die uninteressanten Anteile halt verworfen werden, bis nur noch die persönliche Kommunikation übrig bleibt, die dann halt in einem temporär abgespeichert wird und in Echtzeit halt gefiltert werden kann. Und das, ja. Ah, und deshalb bedeutet so eine Aussage wie die vom BND, wir dürfen nur 5 oder 20% vom Internetverkehr angucken und speichern. Das bedeutet eigentlich überhaupt nichts, weil sowieso viel weniger als 5% überhaupt nur interessant sind, ne? Genau, also das war die Schätzung von Christian auch und von mir. Eben, also das heißt, sage ich mal, der BND argumentiert ja dann halt so, also der Punkt ist, es gab dieses Boundless Informant, 500 Millionen Datensätze jeden Monat, ja, was ist denn das? Hier werden alle Leute abgehört, ja. Und der BND hat dann gesagt, na Moment, das stimmt überhaupt nicht, es wird gar keiner flächendeckend abgehört, denn wir machen ja eigentlich viel weniger, als wir überhaupt dürfen. Wir dürfen 20%. Wir machen aber nur 5%, damit sind wir ganz weit unter den 20%. Und da muss man eben sagen, nach unserer Einschätzung, wenn ich jetzt mein Datenverkehr mir mal vor Augen führe, dann habe ich sicherlich sehr, sehr viel Video- und Audio-Streams, Internetradio oder so oder irgendwelche Software-Updates hier für meine Rechner. Das sind halt sicherlich am Tag vielleicht zig oder 100 Megabyte, aber die E-Mails und die Chatnachrichten, das ist wesentlich weniger. Also 5% Datenvolumen, Überwachung, Datenvolumen. Wenn ich die richtigen Bestandteile rausfiltere, ist gleich 100% Überwachung. Ja, das heißt, das ist tatsächlich eine flächendeckende Überwachung von allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Das, was man dabei auch immer sagen muss, ist, die Leute sagen halt, ja, bei der BND, also der Punkt ist halt, die Frage ist ja noch, wie wird es genau gemacht, ne? Und der BND hat ja, das kam ja dann alles raus, auch das X-Keyscore zur Verfügung gestellt bekommen, hat das auch eingesetzt. Da heißt es dann, ja, es wurde ja aber nur in Afghanistan Verkehr überwacht. Es wurde zwar am D6 wurde Verkehr überwacht, aber nur der aus Afghanistan gekommen ist, weil man muss ja eben wissen, wenn ich an einem Internetknoten was abhöre, dann kann ich eigentlich relativ schlecht, also auch wenn der Internetknoten in Deutschland ist, kann natürlich auch Datenverkehr, der, sage jetzt mal, von der Ukraine nach Afghanistan geht, über Frankfurt geroutet werden. Und ich kann eigentlich in dem Moment, wo ein Datenpaket bei mir rausgeht, nicht mehr unterscheiden, ist es ein deutsches oder ist es ein internationales, weil Daten sind immer international. Von daher kann man auch nicht wirklich, auch als Nachrichtendienst, ist für mich und für Christian schwer vorstellbar, dass man also sagt, man kann deutsche Daten ausschließen davon. Ja? Wie soll das denn gehen? Das hat ja Pofalla behauptet, deutsche Daten werden da rausgefiltert. Wahr ist, es wird etwas gefiltert, aber man kann sicherlich nicht ausschließen, dass man dabei auch die Kommunikation von deutschen Bürgern abgreift. Aber mein wesentliches Argument gegen diese ganzen Instrumente ist, auch wenn der Bundesnachrichtendienst sagt, er filtert die deutschen E-Mails raus, auf welche Weise auch immer. Vielleicht hat er ja tatsächlich ein tolles Verfahren entwickelt. Sehe ich trotzdem eine erhebliche Gefahr der Demokratie in einem solchen Abhörinstrumentarium, weil man muss sich das halt so vorstellen wie ein Wasserhahn. Der Punkt ist halt, X-Keyscore ist installiert an den diversen Netzknotenpunkten und es ist wie ein Wasserhahn. Momentan ist der Hahn vielleicht zugedreht, ja. Und es läuft nur so ein bisschen was raus, so als wenn das ein bisschen tröpfelt, ja. Aber du kannst den Hahn jederzeit aufdrehen. Das ist also nur eine Frage der Konfiguration von X-Keyscore. Das heißt, die Technik ist schon installiert, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in Deutschland halt möglicherweise irgendwelche Leute halt die Regierung stürzen wollen oder irgendetwas passiert, wo die Amerikaner sagen, das sind ja Terroristen oder so, dann können die eigentlich diese Regeln auch sofort ändern, ja? Weil wer sagt uns denn, dass der BND wirklich nur 5% abhört oder wirklich alle deutschen E-Mails rausfiltert? Dafür gibt es ja keinen Beweis. Auch das parlamentarische Kontrollgremium konnte das ja nicht wirklich erkennen, ja? Das heißt, effektiv muss man sich da auf die Aussagen verlassen, aber die Technik ist installiert und sie hat aus meiner Sicht, so wie es aus den Unterlagen ergibt, eine überschießende Funktionalität. Es gibt also keine technische Grenze, dass man sagt, die Technik ist nur so ausgelegt, dass die nur 5% überwachen kann, sondern ich kann das natürlich jederzeit auch anders konfigurieren. Ja? So, das waren jetzt alles so das Gegenteil von der Gießkanne, also staubsaugermäßig irgendwie Daten sammeln, einfach mal alles, was man kriegen kann, um dann ihm erstmal vorbereitend auf irgendwelche Begriffe zu horchen oder irgendwelche Muster, um irgendwelche Kommunikationsprofile zu erzeugen, wer hat mit wem, und um im Nachhinein in konkreten Verdachtsfällen dann irgendwie mal nachzuschauen. Und dann natürlich hervorragend aufbereitete Informationen relativ zügig zu kriegen. Jetzt haben wir aber auch die andere Komponente, da wurde ja auch gezielt ausgespäht, und zwar auf eine sehr unethische Art und Weise. Ja, genau, aber lass mich das vielleicht nochmal, um das nochmal abzuschließen. Es gibt halt gewissermaßen, so wie sich das halt darstellt, ja, gibt es eben so rund 150 Instanzen von diesem X-Keyscore weltweit und die sind halt gewissermaßen alle so client-server-mäßig gekoppelt. Und die Leute, die dort bei der NSA sitzen, die können auch da wieder irgendein Stichwort eingeben. Das wird halt dann an die verschiedenen Stationen übertragen, also an den D6, an den Internetknotenpunkt in Polen, an den in Tschechien und überall dort werden dann quasi diese Filter aktiviert. Und die Ergebnisse werden dort lokal abgespeichert, dort wo diese X-Keyscore-Installation ist. Und die Ergebnisse können dann halt weltweit abgefragt werden, sodass ich also auch da, sage ich mal, eine weltweite Fahndung machen kann, weltweit Begriffe, E-Mail-Adressen und so weiter in diese Fahndung halt aufnehmen kann. So nach dem Motto, zeige mir alle E-Mails in Pakistan, die das Wort Bombe enthalten oder sowas, ja. Also das ist halt möglich. Also das ist auch eine recht flächendeckende Überwachung so. Ja. Jetzt hattest du mich halt gefragt nach, sage ich mal, individuelleren Methoden. Ja, offensichtlich wurden doch da auch Politiker gezielt und auch Organisationen abgehört, wo man eigentlich jetzt das Gefühl hatte, das ist unethisch, ne? Ja, genau. Also es gibt das, was du jetzt ansprichst, wir haben jetzt quasi dieses gesamte Instrumentarium halt der Massenüberwachung, wo also quasi Telefon, Social Networks und dann eben die verschiedenen, sage ich mal, Datenverbindungen abgehört werden. Eben bevorzugt die Netzknoten, wenn man da reinkommt, so wie in Deutschland, wo man einfach als Firma rein kann. Wenn man das nicht kann, Satelliten, wenn man dann nicht zum Zuge kommt, dann geht man an irgendwelche Kabel ran. Das, was es dann auch noch gibt, sind sogenannte Tailored Access Operations oder Black Backjobs. Ja? Und da haben wir verschiedene Beispiele dafür gehabt, wie also Gebäude zum Beispiel abgehört worden sind. Zum Beispiel die diplomatische Vertretung der EU in Washington und bei den Vereinten Nationen in New York, zum Beispiel die UNO-Zentrale in New York, der mexikanische Präsident, dann verschiedene brasilianische Politiker und das Mobiltelefon von Angela Merkel. Und in diesen Fällen ist es halt zum Beispiel so gewesen, dass da verschiedenste Angriffe zum Einsatz kommen. Teilweise sind das eben Hackerangriffe. Das heißt, es wird eben von außen halt eben versucht, in ein System reinzuhacken. Bei der UNO war es, glaube ich, so, da war es bei irgendeinem Umbau, wo irgendwas renoviert wurde, ist da irgendeine Firma vorbeigekommen, die da beauftragt wurde. Und da waren irgendwelche Agenten, die haben dann halt dort Wanzen installiert oder Ähnliches. Das heißt, wenn von außen halt so ohne weiteres der Zugriff nicht möglich ist, weil das Netzwerk gesichert ist und man da auch irgendwie keine Hintertür findet, dann, sag ich mal, klingelt auf einmal halt der Mann vom Gaswerk und muss irgendwie mal den Gashahn überprüfen oder der Mann von der Telefongesellschaft und versucht dann dort irgendwas zu installieren oder es werden dann Leuten halt irgendwelche präparierte Hardware untergeschoben. Da gibt es also verschiedenste Spielarten. Das heißt, das sind dann Spezialoperationen, wo auch tatsächlich menschliche Agenten vor Ort gehen und dort vor Ort in irgendeiner Form Technik manipulieren. Ja. Das hat ja dann dazu geführt, dass beim Bau der amerikanischen Botschaft in Berlin, glaube ich, sogar Wasserhähne und Steckdosen irgendwie direkt vom Geheimdienst eingeflogen wurden, um sowas zu verhindern. Ja, genau. Das genau. Also das ist so das eine halt eben. Also es gab ja auch so einen Fall, der hat jetzt mit der NSA nichts zu tun. Da hat irgendeine Bande in Amsterdam im Hafen die Sachen manipuliert. Die haben sich auch erst reingehackt und als das nicht ging, haben sie eingebrochen und haben in einem Computer halt irgendwie einen Minicomputer installiert, der dann nach außen hin ein Loch ins Netzwerk gemacht hat und so. Da gibt es verschiedenste Spielarten. Was man auch noch wissen muss, ist eben die NSA beschäftigt eben auch eine große Abteilung, die eben sich in Systeme einfach reinhackt. Und das, was für mich dabei auch so interessant war, war, ich habe auch damit gerechnet, dass die solche Leute haben. Aber ich habe es mir immer so vorgestellt, dass das dann so einzelne introvertierte Leute sind, die für den Geheimdienst arbeiten und die dann so Spezialaufträge erledigen und sitzen dann da irgendwie nachts vorm Rechner und machen das so ganz individuell. Aber das, was rauskam bei dem Thema Belgacom, das ist ja noch gar nicht so lange her, bei der belgischen Telekom, war eben, dass es gewissermaßen so eine, dass auch diese Tailored Access Operations und diese Hackerangriffe gewissermaßen so eine Industrialisierung erfahren haben. Es gibt eben diese Quantum Insert Methode oder Fox Acid. Es ist quasi ein Verfahren, wo man eine Man-in-the-Middle-Attack ausführt. Das heißt, es gibt eben von der NSA an strategisch günstige Netzknotenpunkten, haben die halt Server stehen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand halt eine Internetseite aufruft, dann wird ihm eben nicht die Original-Internetseite ausgeliefert, sondern eine manipulierte. Und über diese manipulierte Seite wird dann in seine Browsersitzung halt Code injiziert. Und über diesen Code kann man dann eben versuchen, den Rechner zu exploiten. Und dafür gibt es halt bestimmte Server, die nennen sich in diesen Unterlagen halt Fox Acid. Und da hat die NSA eben ein riesen Portfolio von verschiedensten Exploits, die meinetwegen für Ubuntu 12.4, für Ubuntu 13.10, für macOS, für Windows XP und so weiter, ja. Das haben die alles schon dort vorbereitet und das kann über Skripte halt angesprochen werden. Das heißt, so idealerweise sagen die eben, okay, der Jens, der möchte gerne irgendwie auf spiegel.de oder auf irgendwas zugreifen und dann wird er eben umgelenkt, dann wird halt Code in die Browsersitzung injiziert und dann sind die halt so schon in deinem Computer drin, ja. Oder aber sie bringen deinen Browser dazu, dass er eben seine Cookies halt, seine Google-Cookies halt ausplaudert. Genau, und das ist halt zum Einsatz gekommen bei der Firma Belgacom, also bei der belgischen Telekom. Da wurden halt von so einem, ich weiß nicht mehr genau, wie das halt hieß, die hatten, also da wurden bestimmte Internetseiten von einem bestimmten Internetdienst in der Form manipuliert, dass man dann Mitarbeitern aus der IT-Abteilung halt Exploits untergeschoben hat, um erstmal auf deren Rechner zuzugreifen, also auf Rechner von bestimmten Administratoren und diese Leute waren aber selber überhaupt gar nicht im Fokus der Ermittlungen, sondern die hat man nur angegriffen, damit man Zugang bekommt, sage ich mal, zum Rechnersystem von dem Mobilfunkanbieter. und hat dann gewissermaßen, nachdem man auf diese Rechner Zugriff hatte, die Rechner, die von dort aus administriert wurden, halt gehackt, um an Metadaten von Mobiltelefonen zu kommen. Das heißt also, die NSA geht da tatsächlich strategisch vor, ohne dass es halt, sage ich mal, wir hatten ja vorhin davon gesprochen, es werden einzelne Personen ausgespäht. Es gibt aber wohl auch eben, sage ich mal, industrialisierte Angriffe auf kritische Infrastruktur. Also weil man sagt, naja, wenn ich bei so einem Mobilfunkanbieter eben auf die ganzen Abrechnungsdaten oder die ganzen Metadaten zugreifen kann und auch auf Geodaten oder wer in welcher Funkzelle ist, es macht ja Sinn. Also gucke ich mal, welche Firmen da die Wartung machen und gucke mir mal den Netzwerkverkehr an, vielleicht mit X-Keyscore, dann kriege ich auch raus, welche Internetseiten die Admins so aufrufen, zum Beispiel heise.de oder irgendwas anderes, ja. Und dann kann ich halt eben solche Seiten bei diesen Seiten im Man-in-the-Middle-Attack ausführen, um dann auf die Admin-Rechner Zugriff zu haben. Und über diesen Zugriff komme ich dann in das Rechenzentrum von der Mobilfunkfirma rein oder von der Firma, die die Abrechnung macht, und kann das wieder exploiten und habe dann die Metadaten. Die ziehe ich mir dann halt raus und speichere die halt ab, damit ich dann irgendwann jemanden damit überwachen kann. Und das ist halt schon ziemliche Dimension, die sich da auftut. Wenn du jetzt... Ja, Christian? Ach, meine Taste. Der Wurzel sagt schon noch 10 Minuten, vielleicht so mehr oder weniger zum Abschluss so ein bisschen Hoffnung. Es gab heute neue Berichte, dass Edward Snowden bereit ist, die brasilianische Regierung bei der Aufklärung zu unterstützen. Er erwartet allerdings Asyl. Das klingt für mich ein bisschen hoffnungsvoll. Ich kenne mich ein bisschen aus in Brasilien und verfolge auch die Politik. Die Brasilianer sind nicht so feige wie unsere Regierung. Sie sind oft sehr auf Gegenseitigkeit bedacht. Es gibt so den ganz lustigen Fall, dass Brasilianer in Amerika ihren Fingerabdruck abgeben mussten. Das haben die dann auch für Amerikaner gemacht. Und nachdem sich der Pilot einer Maschine geweigert hat, haben sie ihn erstmal eingesperrt und haben die Maschine gegroundet. Da kannten sie also überhaupt nichts. Und ergibt sich so ein bisschen die Möglichkeit auch für die deutsche Staatsanwaltschaft, wenn sie denn möchte, zu Edward Snowden zu sagen, wir laden dich ein nach Deutschland, wir verhören dich hier, du kannst aussagen, du kannst uns informieren und wir sichern dir freies Geleit in ein Land deiner Wahl zu. Da es von Deutschland aus Non-Stop-Flüge nach Brasilien gibt, würde sich, denke ich, für Edward Snowden da eine Möglichkeit ergeben, in ein Land zu reisen, wo er dann auch sicher wäre. Ich persönlich würde ihm auch nicht empfehlen, nach Deutschland zu kommen. Also rein vom Gefühl her halte ich Deutschland auch nicht für besonders sicher für ihn. Aber vielleicht ergibt sich da was. Du hast schon gesagt, wir sind zeitlich beschränkt, leider heute wegen der Radioübertragung. Ich würde euch beiden gern eine Frage stellen, weil mich immer bewegt, also wenn ich da den Spiegel morgens irgendwie angucke oder sonst irgendwo in die Zeitung und dann sehe ich, oh, die haben das auch noch abgehört, dann denke ich immer, aha, ja, interessant wär's, was ist denn eure Voraussage? A, wie viel kommt da noch? Und B, gebt mal euren persönlichen Tipp ab, was kommt denn als nächstes? Soll ich anfangen? Mach doch mal. Okay, also die Aussage war ja quasi zuletzt, dass momentan die Daten, die geleakt sind, nur 1% ausmachen von den Dokumenten, die Edward Snowden insgesamt besitzt. Ich sage halt, das kann von dem Datenvolumen her stimmen. Trotzdem glaube ich, und deswegen wollte ich auch heute den Termin machen, dass wir eigentlich jetzt schon, wenn wir uns diese ganzen Dinge vor Augen führen, die ich alle aufgezählt habe, ein sehr umfassendes Bild davon haben, welche Dimension diese Überwachung hat. Das heißt, ich glaube, ich habe jetzt das Big Picture eigentlich kapiert und ich habe jetzt eigentlich zunächst mal, ich weiß jetzt genau, was dort passiert. Ich habe jetzt keinen weiteren Informationsbedarf mehr. Ich glaube, es werden vielleicht noch einzelne Klopfer rauskommen, die einzelne Personen betreffen. Aber ich glaube, dass das Instrumentarium, ja, an Überwachungsmaßnahmen, Technologien, die dort vorhanden sind und die Dimension, mit der das passiert, dass das halt schon relativ komplett ist. Das heißt, wir können eigentlich jetzt dann auch ab 2014 zur Analyse übergehen und sagen, okay, was kann man denn politisch dagegen tun? Okay, also du tippst sozusagen auf, wir haben das schon. Was sagt der Christian? Also ich mache mir persönlich große Sorgen auch um die UNO in New York. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Ansonsten haben die Geheimdienste gezeigt, dass sie zu 100% keinen Respekt haben vor Privatsphäre, vor Menschenrechten, vor irgendwelchen rechtlichen Grundlagen, die üblich wären auf dieser Welt. Von daher nehme ich an, dass sie alles das machen werden, was sie können. Also du hast keinen konkreten Tipp? Nein, konkret nichts. Schade. Das wäre ein schöner Ausgang gewesen. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Ihr habt einen schönen Überblick gegeben und vielleicht das eine oder andere, den einen oder anderen James-Bond-Mythos entzaubert. Sehr interessante Sache. Wenn dann entgegen eurer Vermutung noch was rauskommt, würde ich mich freuen, euch wieder hier begrüßen zu können und für ein Update. Ja. Und ansonsten bleibt schon fast nur noch schönen Weihnachten zu wünschen. Ne? Für die Damen und Herren da draußen an den Geräten, es wird natürlich diese Aufzeichnung geben und wir werden dann ein leicht gesäubertes Pad von allen Körperteilen gereinigte Version dann entsprechend mit veröffentlichen mit der Aufzeichnung. Frage ist ja, wollen wir die Aufzeichnung weiterlaufen lassen? Weil wir sind ja jetzt quasi, sage ich mal, so einmal grob über die ganzen Überwachungsprogramme drüber geritten und haben das vielleicht auch ein Stück weit erklärt, wie das funktioniert, welche Dimension das hat. Was jetzt natürlich noch interessant ist, was ziehen wir denn jetzt eigentlich für Konsequenzen aus dem? Und wie geht's denn eigentlich weiter? Und was sind denn eigentlich die konkreten politischen Ansätze auch in der Piratenpartei, wie wir da jetzt halt mit umgehen, ne? Sprich halt No-Spy-Abkommen, EU-Datenschutz-Grundverordnung, Kontrolle von Geheimdiensten etc. etc. Jens, ich finde, das ist ein hervorragender Cliffhanger für die nächste Sendung dieser Art und für die nächste Veranstaltung im Dicken Engel. Genau, da hätte ich nochmal eine Idee. Ich kann es jetzt nicht versprechen, ne? Aber man kann vom 30C3 auch streamen. Es gibt da also so eine Streaming-Station, wo man sich Equipment halt, also wo Equipment zur Verfügung steht für Streams. Und vielleicht schaffen wir das ja. Da gucke ich jetzt auch den C3O, der ist jetzt gar nicht mehr da, den Christopher Klee aus Österreich an oder den Alios. Vielleicht schaffen wir das ja sogar, dass wir vom 30C3 einen Stream machen, wo wir, sage ich mal, nach Weihnachten halt an der Stelle nochmal. So, damit sind wir raus. Leute, es tut mir leid, 22.30 Uhr, wir mussten an der Stelle aufhören. Ich wünsche euch eine angenehme gute Nacht. Weise nochmal darauf hin, wenn jemand etwas HTML und JavaScript und HTML5 kann, PHP, der möge sich bitte an redaktion@nebelhorn-piratenradio melden. Es geht nämlich um die kleine Erweiterung von dem Player da rechts unten, da guckt mal, da bei uns auf der Webseite, da muss nämlich unbedingt mal rein. Die ganze Titelinformation, die es nämlich nicht gibt. Ansonsten alles klar. Tschüss, bye-bye. Kommt gut ins Bett. Bis die Tage. Tschüss.